2.6 Dialog 1 Entschuldigung, wie komme ich zur alten Nationalgalerie? Moment, ja, gehen Sie hier gleich links durch den Garten, dann kommen Sie auf die Burgstraße. Die gehen Sie noch ein Stück rechts hoch, dann sehen Sie die Nationalgalerie. Dialog 2 Bitte, ich möchte zum U-Bahnhof Friedrichstraße. Wie finde ich den? Kein Problem. Hier an der Universität vorbei, geradeaus bis zum Hegelplatz, gehen Sie über den Platz bis zur ersten Ampel, dann links. Sie kommen direkt auf den U-Bahnhof zu. Vielen Dank. Dialog 3 Hallo, wir suchen die Humboldt-Universität. Können Sie uns helfen? Ja, Moment. Gehen Sie hier geradeaus bis zur Ampel. Dort gehen Sie links in die Französische Straße. Dann rechts über den Bebelplatz bis zur Straße unter den Linden, dann noch ein Stück links. Also erst geradeaus, dann an der Ampel links, dann über den Bebelplatz und dann wieder links? Genau. Dankeschön.